Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Das Großkunstprojekt DAO des Regisseurs Ilja Krzyżanowski war im vergangenen Herbst in Berlin unter anderem an fehlenden Genehmigungen gescheitert. Jetzt soll der gigantomanische Installation an der Grenze von Fiktion und stalinistischer Wirklichkeit in Paris strahlen, aber die Premiere musste zunächst verschoben werden und dann durften nicht alle Spielorte öffnen. In einer Mischung aus Filmen, Konzerten, Theater und Vorträgen will der Regisseur das Leben des russischen Physiknobelpreisträgers Lev Landau erzählen und unmittelbar und für die Zuschauer greifbar in die Stalin-Ära zurückführen. Aber die Paris-Premiere war offenbar ein Fiasko. Zumindest konnte mein Kollege Eberhard Spreng in der französischen Presse keine einzige positive Stimme finden. Mit dem kurzen Wort Chaos kommentiert Sébastien Royer seinen Eindruck nach dem Besuch der DAO-Installation auf Twitter. Ein großer Betrug, sagt ein anderer Tweet und führt aus: Das Théâtre du Châtelet ist geschlossen. Leute, die uns den Weg weisen sollen, sind noch verlorener als wir selbst. Ausstellungsräume sind unauffindbar. Wachleute vor verschlossenen Türen, die einem keine Auskunft geben. Eine Meldung von Pauline kann das bestätigen. Ein Skandal, ein Chaos. Aber ich kann euch versichern, die Angestellten sind genauso verloren wie die Besucher. Zwei Theater an der zentralen Place du Châtelet sollten die Besucher für eine labyrinthische Selbsterfahrung begrüßen, aber zum Zeitpunkt der geplanten Eröffnung hatte keines von beiden die nötige Genehmigung der Präfektur. Aber auch die dann verschobene Premiere konnte für den dort vorbereiteten Teil der Installation im Théâtre du Châtelet nicht stattfinden. Unklar ist, ob die Genehmigung für diesen Spielort jemals erteilt wird. Für den Besuch ist ein Visum nötig, für das man auf der Webseite des Veranstalters zuvor höchst intime Fragen zu beantworten hat, aber die Visa-Ausgabe gestaltet sich als problematisch. Lange Wartezeiten sind einzurechnen. Ist das beabsichtigt? Rückkehr in kommunistische Mangelerfahrungen? Warteschlangen vor Ausgabestellen? DAO, das normensprengende Kunstereignis, das keiner verpassen durfte, hatten die Medien angekündigt. Nach dem ersten Abend aber musste eine große französische Tageszeitung melden. Die Begeisterung der Besucher ging schnell in Lachen über und Wut. Sie begriffen, dass sie hier ein gigantisches Fiasko erlebten. In einem anderen seiner Artikel meldet der konservative Figaro, die Weltpremiere wird zum Albtraum. Clément Scherrer twitterte: Das hat nichts mit dem immersiven Theater zu tun, das man uns in der Presse angekündigt hatte. Das ist ein schlecht organisierter Kramladen, der derzeit nach Betrug stinkt. DAO, l'expérience continue, verspricht der Veranstalter. Aber für Damien Le Broy gibt es nur die Erfahrung, dass wir uns über den Tisch haben ziehen lassen. Aber ehrlich, das hat geklappt. Geklagt wird durchgängig über die Diskrepanz zwischen den Ankündigungen und der tatsächlichen künstlerischen Bedeutung von DAO. So twittert Cécile Chaperon. Das sah wie ein tolles Versprechen aus. Und dann dieser Flop. Eine ganz große Enttäuschung. Und der Eindruck, dass ich mich von einer riesigen, schlau eingefädelten Kampagne habe hinters Licht führen lassen. Immer wieder wird das Beispiel des spektakulär gescheiterten Fire Festivals auf den Bahamas zum Vergleich herangezogen. Da hatten die Veranstalter 2017 für ein Luxusfestival mit spektakulären Acts und exquisitem Catering geworben. Und dabei war alles nur heiße Luft. Die Veranstalter wurden inzwischen verurteilt. Eine diesbezügliche Doku hatte vor wenigen Tagen auf Netflix Premiere. Einigen Twitterern zufolge hat Paris jetzt auch sein Fire-Festival und SZ-Kulturkorrespondent Josef Hahnemann kann nur noch achselzuckend bilanzieren. So viel zu wollen und so wenig zu können ist auch schon fast eine Leistung. Zwischen Langeweile und Peinlichkeit wechseln für Hahnemann die 13 Filme von Ilja Krzyżanowski und die FAZ ergänzt die Bilanz massiver künstlerischer und organisatorischer Mängel mit einer finsteren politischen Aussage. DAO steht für den neuen Anspruch an die Kunst, nicht Aufklärung und Aufstand gegen die Verhältnisse, sondern Immersion und Heilung zu bieten, wozu man den Leuten erstmal einreden muss, dass sie krank sind und nicht das System um sie herum.